das Mutus Liber und das Rosarium Philosophorum. Zwei Bücher über Alchemie dienen uns zur umfangreicheren Illustration dieses Prozesses von A. Mohr. Das Mutus Liber, stummes Buch, das nur aus Zeichnungen besteht und 1677 in La Rochelle verlegt wurde. Es ist mit Altus unterzeichnet, einem verschlüsselten Namen, der aus den fünf Buchstaben des Vaternamens Sulat besteht, der von hinten gelesen das lateinische Hauptwort Talus ergibt. Die lateinische Widmung des Buches muss folgendermaßen entziffert werden: Gewidmet den Kindern der Kunst und der Sonne. Außerdem Solisque filiis artis dedicatus, nur den Kindern der Kunst gewidmet, der Alchemie. Das andere Buch ist das Rosarium Philosophorum, das 1550 in Frankfurt veröffentlicht wurde und einem gewissen Petrus Toletanus aus Toledo zugeschrieben wird. Professor Jung hat eine Deutung der Bilder dieses Buches und einiger der ersten in Psychologie der Übertragung angefertigt, das in dem Verlag Paidos in Buenos Aires im Jahre 1950 veröffentlicht wurde, ihren tiefen magischen und geistigen Sinn aber entstellend, wie er das schon mit der Alchemie im Allgemeinen in dem Buch Psychologie und Alchemie getan hatte. Genau darum wurde Jung von Julius Evola beschuldigt, die jüdische und zerstörerische Methode der Psychoanalyse anzuwenden, um das Niveau zu senken, das Bedeutende zu verstümmeln versuchend. Wie wir schon sagten, hat Professor Jung sich zum Glück nicht mit dem Mysterium des Grals beschäftigt. Doch seine Schüler taten es, seine Ehefrau mit eingeschlossen. Wir wollen versuchen, den Schaden wieder gut zu machen und uns jener wunderbaren Bilder der Alchemie bedienen, um sie für das Mysterium des A. Mohr, der Minnesänger, wieder zu gewinnen. Professor Jung hatte gesagt, dass nur die Dichter ihn verstehen würden. Trotz dieser Irrtümer wird sein Werk errettet, weil es sich mit jener stummen Symphonie, mit jener Poesie verbindet und fähig ist, sich der prosaischen Umhüllung zu befreien, die er ihm manchmal gezwungenermaßen geben musste, um es vor der Inquisition zu retten, die in unseren Tagen sehr aktiv ist. Und weil Professor Jung den Krieg auch verloren hat. Er musste also Trobar Clus. Der Alchemist und seine Sorus leiten das Opus ein. Auf dem Tisch haben sie alle Instrumente liegen. Sie entzünden das Feuer im Athanor. Der Stern mit 8 Zacken zeigt an, dass es der Weg der Venus ist. Es sind 5 Darstellungen auf einer einzigen Zeichnung. Das letzte Bild zeigt uns El Ella und Ella El, beide mit Gesichtern, das der Sonne und das des Mondes. Sie stellen den totalen Prozess des Opus des A. Mohr dar, an dessen Ende ein jeder bereits ein Stern ist. In dem unteren Teil der Zeichnung praktizieren der Alchemist und seine Soror gegenüber des Athanor das Opus in ehrerbietiger Haltung. Ihre Gesten sind Rituale, magische, voller Inbrunst. Es sind Mudras. Im oberen Teil der Zeichnung kommt die dritte Kraft vom Himmel, um dem Paar, den Zelebrierenden des Amor und seiner Chandali oder Kandali von Kundalini, der Samantha, dem Krieger und seiner Walküre im geeigneten Augenblick Hilfe zu leisten. Eine große Sonne wacht von oben, während 2 Engel eine Retorte halten, ein orphisches Ei, in welchem ein sitzender Greis erscheint. Es ist Poseidon, der seine beiden Hände über einem Mann und einer Frau ausbreitet, die beide mit der Sonne und dem Mond über ihren Köpfen an seiner Seite stehen. Dies ist das orphische Ei vor seiner Teilung. Es ist El Ella und El und Ella mit der dritten Kraft, die wie am Rande einer Quelle wartet, während sich der Prozess der Teilung erfüllt. Danach wird es durch die arische Viras wiederbelebt, die danach trachten zu sterben und wieder aufzuerstehen. Durch die Alchemisten. Diese wachende Sonne ist nicht unsere Sonne. Es ist nicht die Sonne des Demiurg. Es ist eine andere mit einem Gesicht. Der König der Meere und Hyperborea Poseidon erinnert uns an den Untergang von Atlantis, mit der gleichzeitigen Teilung und dem Verlust des goldenen Zeitalters. Die folgenden Zeichnungen gehören dem Rosarium Philosophorum an und sind auf verschiedene Weise von Professor Jung kommentiert und dargestellt worden. Es beginnt das große Werk, das Opus. El und Ella, Sonne und Mond, König und Königin, die Erwählten, finden sich in der ewigen Wiederkehr wieder, um das Mysterium von Amor zu beginnen. Sie sind mit den Prunktrachten gekrönter König und Königin bekleidet. Er steht auf der Sonne, sie auf dem Mond. In ihren rechten Händen halten sie ihre Stäbe oder Zepter, die Blütenstängel sind, und kreuzen diese. Von hoch oben kommt ein Vogel, vielleicht ist es eine Taube, die auch einen solchen Blütenstängel in ihrem Schnabel hält und durchbricht damit die anderen beiden in ihrer Mitte. Auf diese Weise entsteht die Rune Hag-Al, die der Gesamtheit. Zugleich reichen sich König und Königin ihre linken Hände. Damit weist man darauf hin, dass man den Tantrismus der zwei Hände, der rechten und der linken Hand, erfüllen wird, wenn auch im alchemistischen Opus des Maituma rein symbolisch sein wird. Die Rune Hag-Al mit den rechten Händen der Ausführenden gestützt zeigt an, dass die polarisch-nordisch-hyperboreische Tradition dem Tantrismus der rechten Hand gleichkommt, dem der Minnesänger und Troubadoure, ein geistiges Maituma mit der Geliebten darin. Der Stern Oyehue, der Quetzalcoatl, Phosphorus, der doppelte Morgenstern, wird durch den Vogel der katharischen Taube Paraklitos dargestellt sein. Die Zelebrierenden entkleiden sich. Es ist die Prüfung des Asak, immer unter dem Schutz der Rune Hag-Al und auf der Sonne und dem Mond stehend, als Ausdruck eines außerirdischen Rituals. Die Amantes gehen in das Bad, in das auflösende kausale Wasser der Erinnerung. Es beschützt sie stets die Rune Hag-Al, die von ihnen immer wieder mit ihren Blütenstäben geformt wird.